Seit 2011 geht ein Fall, der alle Betreiber von Facebook-Fanpages betreffen könnte, durch verschiedene Instanzen. Das Bildungsunternehmen Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein informierte Facebook-Fans nicht darüber, dass Facebook ihre Daten mittels Cookies erhob. Die Wirtschaftsakademie kann aber, wie alle Betreiber von Facebook-Fanpages, diese anonymisierten statistischen Daten durch das kostenfreie Facebook Insight erhalten. Da die Wirtschaftsakademie die Nutzer der Seite nicht darauf hinwies, dass Daten erhoben und verarbeitet werden, ordnete das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein 2011 an, die Wirtschaftsakademie soll ihre Fanpage deaktivieren. Die klagte dagegen vor einem Verwaltungsgericht in Deutschland. Denn man habe Facebook nicht mit einer Datenverarbeitung beauftragt. Deshalb solle der Kläger direkt gegen Facebook vorgehen und nicht gegen die Wirtschaftsakademie. Das Bundesverwaltungsgericht leitete den Fall weiter an den Europäischen Gerichtshof. Der gab heute bekannt, die Betreiber einer Facebook-Fanpage sind gemeinsam mit Facebook für die Verarbeitung der personenbezogenen Besucherdaten seiner Seite verantwortlich. Da der Fall bereits so lange durch die verschiedenen Instanzen wandert, ist er aber noch auf der Grundlage der vorherigen Datenschutzrichtlinien gefällt worden. Das Urteil ist aber auch unter der neuen Datenschutzgrundverordnung gültig, sagt der Jurist und Datenschutzexperte Carlo Pilz, da sich in diesem Bereich nichts geändert habe. Eher seien noch mehr Verantwortlichkeiten hinzugekommen. Zukünftig müssen Betreiber von Facebook-Fanpages auf das Erheben von Daten hinweisen. Wie das umgesetzt werden soll, ist noch offen.